50 Milliliter. 50 Milliliter. Kann man gleich auf Zahme trinken. Und das muss ich jetzt trinken? Na, echt? Ja, Dulce, sehr gut. Anis, danke, na. Also, kennst du diese Marke? Anis, hier war Anis. Della Alcoholera. Das ist Uso. Hat meine Schwester mitgebracht. Das kostet Uso, hat Uso für Zwuso. Ich hab mir gedacht, das ist eher so eine griechische Geschichte, Uso. Naja. Ich mache meinen Vortester. Oder halt Französisch. Du hast dann noch Anis? Mhm. Schmeckt das Uso? Dann mag ich ihn leider nicht. Nino De Angelo, willst du dann? Wieso Nino? Der hört nichts. Ja, er hat Kopfhörer auf. Hucht's einmal zu. Ist schon Zeit für einen Sponsor. Der Hansi hat gerade aus einem Kuvert einen 500-Euro-Schein entnommen. Mhm. Und darunter steht ein Brief, auf dem steht Folgendes. Doktor, Ihre Schönheit ist meine Berufung. In meiner Tätigkeit als ästhetisch-plastischer Chirurg treffe ich tagtäglich auf Menschen, die bezüglich der Veränderung ihres Aussehens mit unterschiedlichen Wünschen an mich herantreten. Anhand meiner langjährigen Erfahrung kann ich diese Wünsche einschätzen und sowohl realistische als auch ästhetische Lösungsansätze bieten. In einem ausführlichen persönlichen Gespräch bringe ich Ihnen die Möglichkeiten und Risiken der verschiedenen Behandlungswege näher. Gemeinsam mit Ihnen finde ich einen Weg, Ihre Wünsche in ein ästhetisches und harmonisches Ergebnis zu verwandeln. Mein Ziel bei jedem Eingriff ist es, ein optimales Verhältnis zwischen Schönheit und Natürlichkeit zu erreichen. Zufrieden bin ich dann, wenn Sie zufrieden sind. Ihr Doktor. Ich kann euch dann einfach sonst meinen Befund vorlesen. Von uns. Anfixierte Fettgewebsprobe. 30 Doppelpunkt, 25 Doppelpunkt, 12 mm. Das sind die Abmessungen, bitte. Von einem Fettbaby. Mehr von meinem Fettbaby. Mehrfach gelappt und eingezogen, wirkt gelappt. Teilweise leicht zerfleddert. Bohnenförmig, glatt begrenzt, teilweise kapselartig überzogen. Cremefarben und Bissstein. Am Schnitt homogen, mikroskopische Beschreibung, reifes, in etwas ungleichmäßig großen Läppchen angeordnetes Fettgewebe, das fokal durch eine dünne Kapsel abgegrenzt zu sein scheint. Die Fettzellen zeigen keine zytologischen Atypien, keine Mitosen, kein Hinweis für Malignität. Willst du den Rest noch wissen? Subkutanes Weichgewebe, gluteal links, reifes Fettgewebe. Liebe Patientin, was ist das? Eine Gewebeprobe? Ein kleines Fettbaby in meinem Popsch. Du hast ein Baby im Popsch? Ja, nicht mehr. Auf der linken Seite? In meiner linken Arschbacke war einfach so was Hartes drinnen. Das haben sie rausoperiert und deswegen habe ich auf der Arschbacke eine Narbe. Ich habe sowas auch einmal gehabt, dann hat sie rausgestellt, das ist einfach ein riesengroßes Wimmel gewesen. Der Körper wird wie ein Teig umgerührt und das täglich. Und manchmal, wenn man den Teig nicht gut umrührt, dann entstehen ja so Mehlklumpen. Mhm. Und das entsteht im Körper mit dem Fett, also sind es Fettklumpen. Und sie haben es rausoperiert. Man hätte es auch drinnen lassen können, aber es hat geheißen, dass es, wenn es größer wird und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es größer wird, dass es dann noch schwieriger zu operieren ist. Nachdem es 3 cm groß war, glaube ich mittlerweile... Was ein Bub. Was ein Bub. Nicht? Nein, glaube ich, dass man das irgendwie beim Sitzen weh dann hat, weil ich habe immer wieder Steißbein, also da unten so Probleme gehabt beim Sitzen und das hat weh dann. Und ich glaube, dass es das war. Also ich habe Kreuzweh davon gekriegt. Was so eine Kleinigkeit ausmachen kann. Ne? Ja. Jetzt kommt das dritte Mai-Befund, den habe ich jetzt leider nicht mit, weil aber ich kann es relativ gut rekapitulieren. Ich habe vergangenen, am Freitag war es, da habe ich mein Auto zum Pickerl bringen lassen. Mhm. Bringen lassen oder selbst gebracht? Naja, ich bin hingefahren und habe mich zurückgebracht. Bringen lassen. Du hast dich zurückgebracht. Und wie ich dann fertig war, wie ich das Auto geholt habe, hat er gesagt, ich habe lieber keinen Pickel geschrieben, weil das wäre sonst dann negativ befunden. Und das bedeutet nämlich, mein Auto muss im Monat 10, also aktuell, das Pickel machen. Ich kann aber 4 Monate überziehen. Soweit so gut, ne? Wenn ihr jetzt aber oder so zum Pickerl fahren würde und die machen mal einen Negativbefund, muss das gleich überkratzen. Dürfte nicht fahren, genau, müsste das gleich überkratzen, genau. Weil das Auto nicht den Verkehrsbedingungen. Und reparierst du es? Naja. Oder fährst du ihn jetzt nicht? Material. Oder viele Fragen auf einmal, die erste. Ja. Ich hab die vermisst. Machen wir das doch nicht komplizierter, als es ist. Bitte, ich hab die vermisst. Das war jetzt sicher irgendein Politiker, oder? Also, ich habe schon seit 5 Monaten schau ich keine Politik mehr. Das 500 Material, 500 Arbeitszeit, macht dann Tausender. Ja. Und dann kommt nur das Öl dazu, das muss ich selber wechseln. Dann käme ich auf 1100, 1200. Mit also so Kleinigkeiten nur dazu, 1200. Und dann im März kommt dann die Versicherung, das wären nochmal 500. Das wären so 1700 Euro für innerhalb von einem halben Jahr. Innerhalb, ja, für ein Jahr, ja, die Versicherung. Ja, und wenn ich mir da überlege, das Auto, und ich habe es jetzt mal inseriert und ich schaue mal, ob ich was dafür bekomme. Und ansonsten weiß es noch nicht. Das ist traurig. Aber ich kaufe nicht Vollfülle nach Afrika, damit du das Dach abschneiden und so fahren. Weiß ich nicht. Es ist angeblich nicht ganz legal. Aber. Ja, die schneiden das Dach ab. Damit sie Cabrio haben, oder was? Ja. Stimmt, ja. Naja. Ich war heute auch beim Arzt. Und zwar in Wels. Und ich war bei einer Vorsorgeuntersuchung. Und der war ganz happy. Also, bis auf meine Fettleber. Schaut alles gut aus. Mein Gott, ich bin so zynisch, ich hab gleich gedacht, wenn er happy ist, dann verdient er was. Ist aber nein, nicht so. Nein, das hat sich verdient. Wieso musst du da noch Wels von zur Vorsorge? Weil das so eine Spezialvorsorge. Wie? Okay, ja. Versicherung schickt dir noch was zum Vertragsdoktor? Ja, die ganze Podcast-Kohle, die ich verdiene. Meine Gesundheitsversicherung, die nach einem griechischen Gott benannt ist. Pallas Athene. Ja, genau, die Pallas Athene Versicherung. Die Göttin der Zerstörung. Ja, genau. Und du musst da so, während du auf einem Ergometer sitzt, blasen und die Luft wird da weggezogen. Nein. Wir haben Urin, Blut, dann haben wir Lungen-MR gemacht und Ultraschall. Und dann auf dem Heimweg sind wir dann noch beim Burger King stehen geblieben, um die Fettleber ein bisschen zu trainieren. Yes. Die Fahrt musst du selber zahlen, oder? Ja. Die Kollagenproduktion lässt bereits ab dem 30. Lebensjahr nach. Die Haut verliert an Elastizität und büßt ihre Jugendlichkeit ein. Es entstehen Falten. Wenn Sie Ihre Falten als störend empfinden und diese Sie älter aussehen lassen, als Sie sich fühlen, ist eine professionelle Faltenbehandlung genau das Richtige für Sie. Ich biete Ihnen verschiedene Behandlungsmethoden, abgestimmt auf Region, Form und Tiefe der Falten. Was ist denn eigentlich mit so Gehirn, nicht Gehirnjogging, sondern... Oder Filler, das ist Eigenfett. Wie wäre es mit so, du stretchen, Gesichtsstretching oder sowas, da gibt es ja was, oder? Man macht den Mund so auf, so und dann klopft man so. Also so Gesichtsmuskeltraining, so, ja, Gesichtsmuskel. Wo man komisch reinschaut. Ja, genau. Viel geiler. Die Eigenfettübertragung bringt Ihnen einen doppelten Gewinn. Ja, es kann an ungeliebten Problemzonen wird Fett entnommen, welches als biologischer Filler für die Faltenunterspritzung oder Auffüllung in andere Körperregionen zur Verfügung steht. Nice, oder? Nice ein Stein. Ich kann euch alle... Erzähl uns mehr von Jugendwörtern. Ich kann euch die Favoriten... erstens, fermentieren. Heißt, was? Kontrolliertes Gammeln. Eizi. Genau. Was ist Nummer 2? Dann Dab, das ist diese Tanzfigur, das ist Dab. Dieses Königskind da gemacht hat, gell, während der... Dab heißt es während, also, Dab. Ich kenne nichts. Oh je, ich bin schon so lange weg. Du bist schon draußen. Ja. Kenne ich auch nicht. Doch, das kennst. Was ist das für ein Live? Das ist, das ist kein Wort, finde ich. Gefreshed. Vom Dings her, oder was? Was heißt das jetzt wieder? Nein, das ist... Ausdruck von Erstaunen in einer außergewöhnlichen Situation. Gefreshed heißt ohne Durst, also sit. Sit, das Wort haben sie in den 90er. Neisenstein, perfekt allen Wünschen entsprechend. Noise Mail ist nervige Sprachnachricht. Ibims ist ich bin. Moment, ist es jetzt österreichischer Wiener Slang oder ist es ein deutscher? Na, anscheinend gibt es das in Deutschland auch, dass man Ibims sagt. Ja. Es hat mehr gewundert. Ja, die Deutschen trinken ja, die deutschen Hipster trinken Gösser. Die trinken Gösser, ja. Berlin ist voll von Gösserdosen. Es ist unfockbar, das ist so ziemlich das grindigste Nachgang. Na, Gambrinus ist besser. Der Radler ist gut und der alkoholfrei. Ja. Alkoholfrei ist ja immer gut. Ja, der Nazi-Radler. Radler, der Gösser-Nazi-Radler ist genial, ja. Also, wohl, das ist ein Naturzitronenradler. Das ist der Nazi-Radler. Beim Biller war Gösser Sie, also Naturzitrone halt abgekürzt, so wie Natriumzyklon. Aber es war halt auch wohl der Nazi-Radler dann. Was gibt's noch? GG, Good Game. Alter. Drück Zufriedenheit aus dem Computerspiel-Jargon. Belastend, das heißt unschön oder unangenehm. Echt? Ja, das ist extrem belastend. Das ist so belastend. Ja, unlügbar, definitiv und unbestritten ist das. Anma, das ist von meinem Lieblingslied. Was los, dicker Anma? Was ist Anma? Ah, das heißt, versuche es zu verstehen, aber. Das ist mit fettes Brot, Beginner, oder? Ja, genau. Wo mein Lieblings. Hamburg ist wieder hier in der Stadt. Ja, genau. Pack Hamburg wieder auf die Karte. Ja, genau. Jetzt. Hamburg ist wieder in der Stadt. Das ist ja alles ernst. Aber wo dieser Arne zuerst da steht mit so einem Polo-Shirt bis oben zugeknöpft und dann auf einmal, wenn er das nächste Mal singt, was lustiger Anma, dann ist er auf einmal knockert. Geil. Merkules ist eine Mischung aus Angela Merkel und Herkules. Kein Kind verwendet den Ausdruck Merkules. Na, du warst du schon mal in einem Garantie-Agekumpfi. Nein, aber keine Ahnung. Das ist sowas von. Das ist sowas von Zeit-Fatz-Redaktion. Das stinkt noch Redaktion. Bru ist die Abwandlung von Bro oder Bruder. Oh, Unfly ist uncool. Fernschimmeln, das mag ich sehr gern. Das ist nicht am gewohnten Platz chillen. Fernschimmeln. Geht fit, geht klar, passt. Sozialtod ist nicht in sozialen Netzwerken angemeldet. Loten ist einkaufen gehen aus dem Englischen für Beute. Looten. Also looten. Was die Deutschen sagen, looten dazu, oder? Ja, keine Ahnung. Na, die werden schon ein looten sagen, oder? Gäh. Looten heißt einkaufen? To loot heißt, das Englische Wort to loot heißt plündern. Ach, das hat das irgendwas mit Lude zu tun? Nein. Na, das kommt von Ludwig. Ach, okay. Wirklich? Nein, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Wann? Schatzlos, Single. Geh bitte. Textmarker, Augenbrauen. Stark betonte, akkurate Balken anstelle von Augenbrauen. Das sieht man oft bei Frauen manchmal. Ja, das ist ja erstaunlich. Sieht man oft manchmal. Aber warum? Schaut die Frauen, die sich die Augenbrauen wegrasieren und dann mit dem Textmarker nochmal. Ja, oder? Na, sie malen sich ja ist so ja an. Extrem hässlich, ne? Aufgemalte Augenbrauen, das ganz ist, schrecklich. Das findest du schier. Frauen finden es schön, die das machen. Ja. Es gibt ja, weißt du, man, es gibt Frauen, denen wachsen die Augenbrauen zusammen. Die sind so aus der Türkei und aus Griechenland. Ja, oder aus Bulgarien und England. Vielleicht dann so permanent von deinem Kärntner Arzt weglasern und dann. Das ist kein Kärntner, das ist ein Oberösterreicher. Aber ist er. Und dann machen sie so eine Tätowation dahin. Tätowation. Naja, wenn es ihnen gefällt. Also mir stört sowas ja eigentlich weniger. Mich schon. Wieso denn? Weil es die Hässlichkeit ist. Nein, es gibt viel hässliche Sachen, man muss ja nicht alles machen. Mir fällt jetzt echt nichts ein. Nix was hässlich ist. Außer vielleicht Fingernägel, rote Fingernägel sind sehr hässlich. Jawohl, diese langen Fingernägel. Ja, lange Fingernägel, also dieser Merkur-Kassenschmuck. Merkur-Kassierer-Schmuck. Wer ist da wert in den Namen? Das ist das Einzige, was sie sich gerne anschauen, glaube ich. Die denken sich, ich brauche schöne Hände, weil ich sehe es da an die ganze Zeit. Im Ranking, wer ist denn ganz oben, wer ist ganz unten? Also Merkur-Verkäuferinnen, Billa-Verkäuferinnen oder Benny-Verkäuferinnen? Oder Hofer? Kannst du das so ranken? Nö, das kommt auf die Ortschaft drauf an. Echt? Mhm. Also in Wien jetzt? In Wien ist alles furchtbar. Echt, in Wien gibt es keinen sophisticated Supermarkt, nicht einmal in Meindl am Graben, oder was? Nein, es ist ja nicht so sehr die Bedienung, sondern die Schlange hinter dir. Heute habe ich zum Beispiel bin ich zum Bäcker gegangen, irgendwas mit Z. Jedenfalls, wie ich leise zum Reden begonnen habe, hat es mir so das Ohr so hingestreckt. So. Und das ist ja so wie im Autoverkehr. Ne? Ist auch nicht angenehm, es ist eigentlich sehr, sehr unangenehm im Autoverkehr. Ja, dann muss der Auto verkaufen. Geh mal weiter mit der Liste. Magst du bitte weiter? rette ihn. Tinderjährig, alt genug, App Tinder zu nutzen. Teilzeit-Tarzan, jemand, der sich hin und wieder wie ein Affe verhält. Das ist sowas von einer Redaktion. Jetzt kommt's. Tacken, Nachrichten schicken, während man auf dem Klo sitzt. Mischung aus Texten und Kacken. Jetzt müssen wir aufhören. Bitte ist gut. Trumpeten ist große Versprechen machen, ohne an die Folgen zu denken. Wie viel Bier trinken Sie am Tag? Naja, acht Flascheln, nicht? Ist zu viel, aber mehr nicht, glaube ich. Und meistens wann? Wann unter der Arbeitszeit. und in der Arbeitszeit. Heute nicht, bitte, ich bin in Urlaub, ja, nicht, aber sonst trinke ich schon in der Arbeit. Ne? Brüste sind ein Sinnbild der Weiblichkeit und weiblicher Schönheit. Die Zufriedenheit mit den eigenen Brüsten ist meist eng an das Selbstwertgefühl der Frau geknüpft. Die Größe der Brüste, eine Asymmetrie oder auch die Form an sich sind für viele Frauen Grund zur Unzufriedenheit. Was kann denn Kellymeier für dich machen, wenn du jetzt unzufrieden mit deiner Brust bist? Er kann sie straffen, er kann sie vergrößern, er kann sich auch verkleinern. Oder eine tubuläre Brust, die sie angeboren hat. Was ist eine tubuläre Brust? Das ist so ein Schlauch, wenn du nur einen Schlauch hast, statt einer Melone, wenn du mehr Banane hast. Wenn du mehr Banane als Melone hast. Ich glaube, der Fachausdruck ist Sacktitten, oder? Nein. Du, ich habe da nur eine Frage vorhin, weil der Hansi. Ja, ist man Tinderjährig, wenn man ein Smartphone bekommt, oder? Na, wenn man Tinder installieren darf. Apropos Tinder. Biene, was macht der Podcast? Mm. Hast du eigentlich nur Material? Du bist ja schon länger nicht mehr auf Tinder, oder? Ja, ich habe noch altes Material, aber ich kann im Moment nicht viel tun mit dieser depperten Hand, weil ich nicht einen Computer benutzen dann. Obdach. Verbringen. Fah, bitte nicht. Na, Biene, ich werde jetzt noch einmal ein bisschen schämen. Mach weiter mit deinem Podcast. Ich weiß schon. Weil das ist immerhin auch... Ich habe jetzt ein bisschen Facebook-Werbung gemacht, weil die Crowd hat schon nach mir gefragt. Eben. Du kannst ja einfach Aufnahmen machen und später editieren. Ne? Ja. Es sind noch voll viele Folgen noch vorhanden. Die müsst ihr nur mal veröffentlichen, die Biene. Mhm. Aber sie tut es nicht. Ich tue es in nichts. Ich glaube, in nichts Zeit. Während du das sagst, klatsche ich Podcast auf der Podcast aus. Echt? Ja. Der Planet S-Klasse hat heute schon die 5. Folge erlebt. Was ist das eigentlich? Das ist also ein kurzer... Journal-Podcast über Schule und so. Was ist S? S heißt schwerstbehindert. Planet eher schwerstbehindert? Na. Das ist aber ein cooler Titel. Ja, gell? Abkürzung PSK. Da wären Erinnerungen an den Fuchsfach, gell? Planet schwerst. Es ist nämlich was ist das K dann? Klasse. Weil es gerade so ein gutes Thema ist. Ja. Weil man muss ein bisschen die Aktualität als Nachrichtenwert erkennen. Naja, das ist der eine und dann wird in den nächsten Tagen von Mausohr bis Schweinsnase veröffentlicht. Das ist dann auch ein Podcast, den ich mache. Ist das vom Veterinär oder was? Ne, fast. Was glaubst du, worum geht's von Mausohr bis Schweinsnase? Um Chirurgie, um Schönheitschirurgie. Na, Veterinär ist schon richtig. Also es geht um die Fauna. Ganz spezielle Chiropteras. Kennst du Chiroptera? Ich habe halt eine Maus gesehen. Oder wow, fast. Eine Mini-Reine. Setz noch ein Wort davor und dann weißt du, worum es im Podcast geht. Fast eine Maus gesehen. Fledermaus. Fledermaus, genau. Oh, da weiß ich, woher der Wind weht. Genau. So ist es. Ich bin Batman. Na, du kannst mich einfach mal interviewen, wie mein Fledermaus-Erlebniskandidat. Vielleicht mache ich mal eine Folge mit Hörerpost. Mein Fledermaus-Erlebnis. Ist es dann ein Zweier-Podcast? Es ist sogar ein Wissenschafts-Podcast. Ist es, redest du mit Experten? Ich rede mit Experten über Fledermäuse, ja. Das ist ja, nein, also, Gott, du bist ja erfolgreich, das ist ja ganz furchtbar. Ja, und du tust halt einfach nichts weiter. Was ist mit deinem Kaffeehaus-Podcast? Mein Kaffeehaus? Du arbeitest da die ganze Im Zeit. Im Wirtshaus, ja, ich bin der beste Kunde. Naja, mach einen Podcast draus. Hast halt wieder eine Idee geboren, im Autofahren. Podcast. Schon wieder. Du wirst ein bisschen übernehmen, du bist ein bisschen wie der Orson Welles. Frisst die ganze Zeit und hat dicke Dinge im Mund stecken. Aber irgendwann einmal, weißt du. Ach, Buben. Ja, also dicke Dinge im Mund, dann Zigarrenmann jetzt. Ja, genau. Ja, nichts anderes, genau. Ich würde euch beide nur umarmen, weil ihr so lieb wart. Wann denn? Im letzten Podcast war sie so lieb. Ja, da bist du so abgegangen. Da haben wir ganz viel wegschneiden müssen, weil nicht viel passt hat. Du bist ja auch. So viel Blödsinn geredet oder was? Ich habe mich schon gefragt, was ihr wohl weggeschnitten habt. Teilzeit-Dazahn. Nein, ich habe so beinharte Kreditkriterien und das ist auch der Grund, warum ich diesen Wirtshaus-Podcast nie gestartet habe. Jetzt nimmt er sich Brühe runter. Schau da mal, ob ein paar Körnchen drin sind. Du hast einfach. Und wischt das in Schweiß von der Stirn. Ich hab die erste Folge vom Fledermaus-Podcast, der eigentlich kopfüber hasen hätte sollen. Mhm. Ja, aber du hast leider schon eine Zeitung. Habe ich in ein Wirtshaus aufgenommen, das hat perfekt funktioniert. Ja und? Ja, jetzt schaust du, oder? Ja, tut mir leid. Ja, Chapeau. Shampoo, ja? Shampoo. Das Konzept ist noch nicht fertig. Ja, ich glaube, teilweise gibt es ja die Wirtshäuser nicht mehr. Ach, du wohnst in einer 2 Millionen Einwohner. Aber mittlerweile habe ich kein Interesse mehr dran. Mit ja, also ja, das Bundlandstübel hat anscheinend zugesperrt, hat mir jemand gesagt. Ja. Wenn ich in Kärnten ein Heberle umlegen will, was würde ich denn im Waldviertel umlegen? Ziegenbock? Ein Hebel. Also ich habe eine Frage. So schlimm ist es nicht. Ja, bitte frag so viel. Eine Goldfrage. Gold. Wie hat es funktioniert? Ah ja, super gut. Also, du hast ja Gold im Zahn. Du musst ein reicher Mann sein. Na gut, du hast in eine persische Familie eingeheiratet. Du hast wahrscheinlich eine Goldmine geerbt. Ich möchte zuerst wissen, wer Formel-1-Weltmeister werden soll. Ja. Na, das ist ja schon. Hamilton ist es schon geworden. Na. Doch. Sebastian Vettel kann noch was machen. Vize kann er werden. Der Stellvertreter. Ja, ja. Also ich war beim Zahnarzt und der hat mir Gold eingetan und der hat ganz lieb gefragt, Spritze? Und dann hat er gesagt, ja bitte. Dann hat er mal Spritzen eingejagt. Hast du zahlen müssen extra? Er hat mir dann eine Summe auf einen Zettel geschrieben und die habe ich dann... Und dann so umdraht und über den Tisch geschoben? Und den Zettel hast du nicht mehr bekommen? Bitte? Na, die Summe habe ich angeschaut, dann bin ich zur Bank gegangen, habe das Geld geholt und habe es ihm gebracht. Ist das ein ganzer Zahn? Nein, das ist nur Blom. Nein, ist nur Blom. Gibt sowas denn ein ganzer Zahn? Sag mal hier. Schau, wie lieb. Geh, wieso kommt denn die Katzen zu mir? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte gerade fragen, warum kann die Katzen wie ein Polster wirken? Schau, wie er sich da herlegt. Der Herr Meier. Mit seinen dicken Ohrwascheln. Gut. Nein, aber es war... Boah. Ich will schon seit 20 Minuten was erzählen, aber ich komme nicht dazu, weil du permanent den Schlappen offen hast. Ich war gestern im Theater. Theater! Erzähl vom Theater! Carol Reed haben wir angeschaut von... Wer ist das? Das ist ein englischer Autor, glaube ich. Ich habe vergessen, wie der Regisseur geheißen hat. Ganz bekannt. Du, wir haben neulich vor ihm geredet. Ich habe... Überleg. Beim Arzt. Ja, du überlegst. Kannst du bitte ruhig sein, während ich überlege? Nein, boah, ist das eine leere Sendung. Ist das unfassbar. Heute geht ja gar nichts weiter. Ich habe beim Arzt im Wartezimmer mit einem älteren Herrn gequatscht. Wir haben uns beide darüber aufgeregt, dass wir so lange warten müssen. Wie seid ihr eigentlich ins Gespräch gekommen im Wartezimmer? Der Maun redet die Der andere. Ältere Maun ist neben mir gesessen. René Polisch. Der ältere Maun ist neben mir gesessen und hat einmal umgeschrien zur Wartezimmerfrau. Frau Bauer, bin ich bis Weihnachten nicht daheim? Und dann hat sie gesagt, ja, alles kein Problem. Und dann hat er zu mir gesagt, nein, das dauert ja wirklich immer so lang. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Und dann hat er ein angebliches Zitat vom Antl gebracht. Und was war? Irgendwas mit. Franz Antl. Ja, irgendwas mit Arsch. Dann hat er gesagt, aber den kennen Sie ja nicht, den Antl. Und dann hast du aufgezählt. Und dann habe ich gesagt. Hörst du? Und dann habe ich gesagt. Die Samstag, Sonntagnachmittag war F2 Biene. Mahnen Sie den Franz Antl, den kenne ich schon. Heißt es, Coffee ist tot, bin jetzt. Ja, schon länger. Seit 2007. Oh, ja, der hat einen Herzinfarkt im Puff bekommen. Im Puff? Ja, angeblich. In der Wikipedia steht nichts vom Puff. Ja, in Kärnten wird halt viel unter den Teppich gekehrt. In Wikipedia ist international, ja, oder? Ja. Du bist das Eis, das ist schon Eis, also sein Grenzenaufzieher. Nein, von Franz Antl wollte ich eigentlich nichts mehr erzählen. Das war nur das Problem dann, dass der Mann aufgerufen worden ist und ich habe mit ihm noch nicht über den Pokerer geredet oder noch nicht über den Dienstmann geredet und lauter so Sachen, das ist alles. Ja. Nur die ganzen Tutelfilme von ihm, oder? Das war gar nicht, viel haben wir geredet. Über Herbert Fuchs jetzt auch noch einen Exkurs machen können. Er hat sich die ganze Zeit einfach nur gewundert, dass das altersmäßig ja gar nicht gehen kann bei mir, dass ich den kenne. Das ist unmöglich. Ja, weißt du, wenn man mal so alt ist, wenn man nicht so alt ist, kommt da diese Schönheits-OP, glaube ich, für wenn mich wenn man so alt ist, kann man halt nicht einschätzen, wie junge Leute eigentlich sind. Ne? Ja, das ist gleich, wie wenn man 13 ist und einen 15-Jährigen sieht und sie denkt, der ist voll erwachsen und schon alles erlebt. Erfahrung. Ja, aber ich will nicht da. Beim Fernsehen hat es immer geheißen, geh spitze der Schuh, dass du weiter oben bist, du. So? Ich habe Waldviertler getragen. Spitze Die, die Firma Waldviertel hat ein neues Produkt rausgebracht, den Wing 2. Da schaut es ein bisschen aus wie ein Converse. Wie ein Converse, genau, ja. Du kannst ich bin heute im Burger King in Öd gesessen. In Öd? Ja, das ist lustig, weil in der Steiermark gibt es auch Öd. Öd. Und da war Musikfernsehen. Und da bin ich drauf gekommen, Alter, es gibt eigentlich schon so, also Musikfernsehen hat es eigentlich nur, war für mich nur dann interessant, wie ich es nie empfangen habe können. Also in der Zeit, wo es halt nur über satt war. Damals, wo es immer Selfie-Ding gespielt haben. Ja, genau. Und die Beastie Boys. Auf Viva 2. Circa ja immer. Wo ich dann die Eva Zlattinger, liebe Grüße an dieser Stelle, gebeten habe, die hat mir dann auf einer VHS 90er-Kassette immer Viva 2 aufgenommen. War das das, wo Fast Forward war? Ja, genau, mit der Charlotte Roach. Und damals war der Markus Kafka noch. Darf ich deinen Mund... Darf ich mir nichts im Mund schießen. Das war wirklich, hat mir sehr viel gebraucht. Da echt, ich hab so jemanden nicht gehabt. Und heute habe ich das im Burger King, weil das Musikfernsehen auf einem Botzen Flatscreen-Fernseher und ich mir gedacht, das ist echt nur noch so Wartezimmer-Fernsehen. In Wirklichkeit, oder? Was? Was ich mache? Du spielst mit deinen Dings. Mit meinem Kabel. Sagen Sie es jetzt. Ich spiele mit meinem Kabel. Boah, wir sind so leer. Wir sind komplett ausgeredet. Vielleicht ist es der Moment, wo wir sagen, scheiß drauf. Letzte Folge endgültig vorbei. Hä? Nein. Wieso? Nur weil du wieder so viele andere Projekte hast? Ne? Nein. Ich habe da mit dir nichts zu tun. Das will er uns aussagen. Vielleicht, ist ein Startbrett. Vielleicht sind deine ganzen Projekte der Grund, wie der Mick Jagger, wenn er seine Solo-Projekte in die Startbahn bringt und dann eigentlich nichts mehr für die Stones übrig hat. Der Mick Jagger hat Solo-Projekte. Wandering Spirit 1990. Never heard. Sweet Thing, kennst du es nicht? Nein. Das große Leid ist einmal alt, nicht? Das muss man also für Altergring schon sagen. Sie ist ein Bezirk mit mehr alten Leuten wie Kinder, aber auch mit sehr lustigen alten Leuten. Und fantasievoll sind sie, ich meine, das kann man nicht sagen, aber ich glaube, sie sind nicht fantasielos zumindest. Und sie haben einen gewissen bissigen, lustigen Humor, das würde ich auch sagen. Sinken die Augenbrauen mit der Zeit herab und die Stirn bekommt Falten. Zur Korrektur bitte ich Botox, Hyaluronsäure oder einen chirurgischen Brauen- und Stirnlift. Stirn. Meine Stirn ist so hoch. Nein, man braucht ja nur die Haare wegtun und sie dann einen Keil drauf. Aber jetzt kommt nämlich das Allergeilste, ein Mummy-Makeover. So schön eine Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes auch sind. Nein. So bedeuten diese 9 Monate und natürlich auch die Zeit danach eine enorme Veränderung für junge Mütter. Nein, sind die Mumu wieder zusammen oder was? Warte. Der geänderte Lebensrhythmus mit fehlendem Schlaf und wenig Zeit für sich selbst stellen weitere Herausforderungen dar. Wichtig ist es, sich selbst und dem eigenen Körper in dieser Lebenssituation genug Zeit zu geben, um sich zu erholen. Manche Frauen leiden jedoch darunter, wenn einzelne Bereiche des Körpers trotz eiserner Disziplin nicht mehr in die gewünschte Form zurückfinden. Weil man sie immer nur anlodelt. In solchen Fällen kann mit plastisch-chirurgischer Unterstützung das Körpergefühl verbessert werden. Also, was wir machen können, hast du es aufgedacht? Der kriegt das nicht auf. Wir könnten mit Medical Needling bei Schwangerschaftsstreifen was machen. Narbenkorrektur und Behandlung bei Kaiserschnitten. Bauchstraffung, falls nötig, inklusive Raffung der Muskeln. Aber das ist doch schon irre, oder? Was, ja, erstens einmal ist es jetzt heutzutage so, dass die Frau zur Geburt super gut ausschaut. Das ist schon Hinding Dogs. Hinding Dogs muss die Frau. Hinding? Ich verstehe das nicht. Hinding Dogs. Das ist ein englisches Fachwort, glaube ich. Muss die Frau perfekt zur Geburt ausschauen. Stefan, wir brauchen eine Zange. Zangengeburt. Muss die Frau schon perfekt ausschauen, wenn sie wirft, weil... Hast du mir jetzt meinen Schnaps schon aufgemacht? Das geht nicht auf. Hast du Grand Hotel Budapest angeschaut? Ja, habe ich gesehen, ja. Ich habe ein Hotel Sacher-Portier gesehen, hat mir auch gefallen. Mir gefallen generell Hotelgeschichten und so. Ich bin ja selbst Hotelier, gewisserweise. Hast du schon mal in einem Hotel gearbeitet? Ja, eigenes, ja. Nee, ich bin ja zwei sogar. Hotel Mama. Hey, ja, haben wir noch irgendwas zu reden? Sicher haben wir noch was zu reden. Was steht denn auf der Agenda? Wie viel Zeit haben wir noch? Nein, schalt mal aus. Was? Jetzt sind wir gerade Schnaps eingeschenkt, das kann man nicht ausschalten. Schaut um die Wirkung. Nein, jetzt reden wir noch über irgendwas, kommt zu lächeln. Das kann ja nicht sein. Ja. Da die stampft die Folge. Ich hab vergessen, was ich mit euch rede. Stampft sie dann eh wieder ein auf 20 Minuten. Weil ihr gerade Bücherregal sehe, da gibt es ein neues Buch von Wolfgang Koos, vom ehemaligen Wien-Museum-Direktor. 99 Songs heißt das. Und der beschreibt. Ja. Mein Morgen macht so. Erinnert dem Pferd an Wal weinen. Ich kann Wale. Ich meine, der Schwester ist ja wahrscheinlich ein lieber Mensch, aber. Bäh. Ja, die bringt mir immer irgendwelche Schnäpse mit aus verschiedenen Ländern. Ich kann euch noch an meinen eigenen Nussschnaps geben, der eigentlich ein Likör geworden ist, der extrem süß. Ja, das große Jucken. Die Biene wohnt ja jetzt in einer neuen Wohnung, diesmal mit schwarzem Punkt. Und sie ist größer, gell? Erzähl ein bisschen. Die Biene ist die einzige mit Balkon in deinem Haus. Ist das so wichtig? Hier war ein Balkon. Ja, Balkon ist super cool, finde ich. Balkon ist schon ein bisschen cool. Ja, sehr angenehm, das ist, das ist wie Urlaub im Sommer. Das ist Abstellkammer, hörst. Im Winter nicht so toll, aber im Sommer wie Urlaub. Also im Sommer können die das draußen sehr kreck rauchen. Im Sommer, im Winter können die das draußen sehr kreck rauchen. Aber ich würde den umbenennen von Balkon auf Kühlrippe. Kühlrippe? Ist lässiger, oder? Die Wohnung? Nein, den Balkon. Kühlrippe. Ist doch sowas wie eine Kühlrippe. So wie ein Motor, eine Rippe von der Kühler. Was? Hast also die Wohnung hat keinen Namen, sie heißt nicht Kühlrippe und nicht Balkon. Okay. Wie würdet ihr die Wohnung nennen? Polkadot. Der Punkt war eh auf der anderen Wohnung auch. Hast du? Das Auto, mit dem wir in Kuba waren, das war El Tofo. El Tofo. El Tofo. Und das ist jetzt Chapter. Wenn wir in Italien ein Auto haben, wenn wir mal in Italien ein Auto haben sollten, ist es Toferino. Il Toferino. Il Toferino. Ja. Cellulare, gell? Genau, Cellulare. Ist das Handy. Und, machen wir jetzt einen italienischen Sprachkurs? Ja, bitte, fangen an. Morgen kommt der Italiener, also kennst du schon üben. La paura mangia l'anima. Der kommt nicht laut. Ja, habe ich die Geschichte schon erzählt? Michelone, habe ich die Geschichte mit Michelone schon erzählt? Nein, klar. Wir haben die Geschichte nie erzählt. Nee, darf ich es erzählen? Oder? Die Geschichte ist gut. Darf ich es erzählen? Ja, sicher. Das ist schon ziemlich gut. Wir waren in Padua. Ich will die ganze Geschichte erzählen. Na, wir haben einen Freund in Padua besucht, gell? Mhm. Und wir sind zuerst ewig lang, das war die Zeit vor die Handys, gell? Ja. Wir sind ewig lang über die Ringautobahn um Padua umgefahren, bis wir es gecheckt haben, wie man da rauskommt. Und dann haben wir es endlich gefunden und am Tag drauf waren wir dann auf einer Party, wo ein Italiener die ganze Zeit beim DJ-Pult gestanden ist und das Mikrofon eingesagt hat, Minchia. Minchia. Und ich habe dann irgendwann nochmal gefragt, was heißt denn Minchia? Ein Italiener und der Italiener hat gesagt, La Mandolina. Dann hab ich gesagt, und dann hat er Handbewegung gemacht und dann habe ich genau gewusst, das ist die Mumu. Da, ach so. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, Penis. Also, Minkia heißt meines Wissens nach Mumu. Ah, okay. Auf Deutsch die Minki. Und La Mandolina ist die. Ja. Ist es. Naja, wurscht. Also, er hat halt so getan, gell? Ja. Und der hat die ganze Zeit. Dann wird, das ist okay. Und dann sind wir halt ausgegangen und haben draußen Frisbee gespielt. Warum war es denn? Nein, das war viel später. War das erst viel später? Das war ganz am Ende. Hat die Biene hat eine Italienerin, einen Italiener kennt. Jetzt ist die Geschichte tot. Jetzt ist es aus. Ich erzähle dir, was vorher passiert ist. Was vorher geschah, was bisher geschah. Ich steige dann ein, wenn wir draußen Frisbee spielen und wenn die Scheiben anlaufen. Passt, genau. Dann stecken sie da ein. Ja. Und irgendjemand hat behauptet, wir müssen dort ganz sie viel weg, Wodka trinken. Dann haben wir das getrunken, sehr viel davon und ich habe das nicht so gut vertragen und wir sind in der Küche gesessen mit ganz vielen Italienern. Und dann bin ich aufs Klo gegangen, weil mir ein bisschen schlecht war. Ja. Und das war so eine Privatparty, das heißt, das war ein sehr großzügiges italienisches Bad eigentlich, mit Klo und Bidet daneben. Il bagno. Und nicht la piscina, gell? La piscina ist das Schwimmbad. Und dann war ich im Klo drinnen und habe mich übergeben. Und der Hansi hat an die Tür geklopft und ich glaube auf Englisch oder Italienisch, weiß ich nicht, nachgefragt, ob eh alles in Ordnung ist und ob ich speiben muss. Und ich habe auf Englisch oder Italienisch geantwortet, nein, eh nicht. Und auf Deutsch habe ich ausgeschrien im besten Dialekt. Aber in Wirklichkeit speibe ich eh, aber sag's nicht Italiener. Und dann bin ich rausgekommen und habe gedacht, scheiße, wie soll ich diese Party überleben? Ich muss mit allen anderen gemeinsam haben, also wieder zurückfahren. Ja. Mit Auto, das war in Italien, heißt. Ja. Hey, come on, it is okay, nobody is going to watch us. Und okay, dann hab ich mir gedacht, okay, dann setze ich mich in die Küche und beschränke mich darauf, irgendwas Antialkoholisches zu trinken und irgendwas zu essen. Und alles, was es gegeben hat, war Zitronenkuchen und Wasser. Und ich habe eh schon diesen grausigen... Die haben alle gekifft. Ja, ich nicht, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich weiß, das habe ich erst spät mitgekriegt. Ja, du hast der Zitronenkuchen natürlich genau das Richtige. Und ich habe eh schon so einen orangen Geschmack irgendwas drinnen gehabt, das war voll grausig. Zitrusfrüchte-Alarm. Ja gut, wenn ein Screwdriver raufkommt, dann riecht es aus einem Früchte-Geschmack im Hals. Das war schon so ein Arancini. Aranciata. Ja. Und dann war es so, dass ich dort in der Küche gesessen bin und irgendwann ist mir dann eher ein bisschen besser gegangen und da war der Michelino und der Michelone und alle anderen ist auch dort. Ja, ja. Und irgendwann habe ich angefangen, den Italienern auf Sardisch Lieder vorzusingen, so Saufliedern. Ja. Und sie haben sich alle gefreut, der Michelone am meisten, weil der hat sich gedacht, der hat gesagt, Österreicher, die mir auf Italienisch Lieder vorsingt, die ich selber nicht verstehe, weil es halt Sardisch sind. Und hat sich sehr gefreut und dann hat sich herausgestellt, dass er Regie studiert. Da ist die Geschichte. Und dann habe ich mit ihm über meinen damaligen oder einer meiner Lieblingsfilme geredet. Angst fressen Kehle auf. Angst fressen Seele auf. Ach, das hast du schon mal erzählt. Vom Rainer Werner Fassbinder. Ja, wo der Walter Sedlmayr mitspielt. Und jetzt schließt sich der Kreis zur letzten Folge. Ist eigentlich geil, oder? Und dann... Also jetzt ins Auto gegangen. In einem alten kleinen Fiat und da fahren wir so die Scheiben angelaufen und wir haben nicht gewusst, was drin los ist. Es war gar nichts los. Und die Melody, die mir behauptet, sie hat eine Hand an der gesehen, so an der angelaufenen Scheiben, so wie bei Titanic, aber es war sicher nicht so. Nein, ich glaube, die Melody hat das einfach singen wollen. Die wir haben im Auto drinnen über Rainer Werner Fassbinder geredet, ja, auf Italienisch und sonst war nichts. Geht es eigentlich nur den Text von Heiße Nächte in Palermo? Ja, sicher. In einer Nächte? Pizzeria in Palermo City. Sitzt ein kleiner Mafioso und kann traurig sein. Sitzt der Dubiosa. Ein Dubiosa, Mafioso und kann traurig sein. Calamari Fritti. Ja. Und im Kreise der Familie erzählt dann der Patrone. Von der Cosa Nostra und von Quanta Costa und von Onkel Al Capone. Also, nicht. Aber was, das ist ja wirklich, das ist die Biene, hat ja direkten Bauchkontakt mit dem Spitzer gehabt. Ja, ich bin auf was den Spitzer hingehupft als Kind. Was ich voll cool finde. Auf den Thomas Spitzer. Ich habe schon mal mit Thomas Muster Tennis gespielt als kleines Kind. Mit dem bin ich verwandt. Boring. Ah. Mit dem bin ich verwandt und ich bin beim Begräbnis am gleichen Tisch gesessen. Was, beim ist er gestorben oder was? Nein, er nicht, aber sein Großonkel. Ronald Leitgeb ist gestorben. Onkel. Na, Horst ist Kopf und damit. Horst! Ach Gott! Gottesname, die Horst ist Kopf Youngster Academy. Na, bitte, was ist denn der erste auf den Puff eingegangen? Das ist ein guter Bandname, heißt Kopf, oder? Heißt Kopf Youngster. Das war noch nicht frisch verstanden. Also das ist sowas wie Voodoo Jürgens, gell? Oder wie was? Jugo Jürgens. Ja, aber Voodoo Jürgens gibt's ja auch. Ja, gibt's beide. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Und dann waren wir ja, das war ja seine Sponsion, die wir da gefeiert haben die ganze Zeit. Oho. Vom Fiocco. Stimmt, der ist Doktor geworden, gell? Dottore Fiocco. Der ist Doktor. Casalingo, wie hat er den Kass mit Namen? Fiocco. Ah, okay. Enrico. Stimmt, der Fiocco. Ich hab schon eine Idee. Damit mal was weitergeht. Alter. Einen Podcast über Anekdoten möchte ich machen. Ach, ja, erzähl. Einen eigenen Podcast? Nein, ich möchte mit Hansi. Ja. Nicht mit mir, weil ich voll im Mit Hansi und mit dir alternierend. Was denn? Weil okay. einer von euch ist immer irgendwie unaufkömmlich. Kaukenstand oder sonst was. Oder grauen das Kunstprojekt oder ja, ja, was. Irgendwo zusammen sitzen und über Alltägliches reden. Und nein, ich möchte das aufnehmen und dann ich möchte das dann bei Radio Orange pitchen. Bei Radio Orange? Schon, ja. Nein, ich bin ja eigentlich, ich meine, ich finde die Leute von Radio Orange ziemlich cool und lieb und lässig, aber ich bin ein bisschen gegen die UKW-Fläche. Die was? UKW-Abschaltung. Die nehmen so viel Raum weg, gell? Nein, aber ich finde das einfach uninteressant. UKW? Ja. Ja, du kannst es ja selber nur distributieren, deinen digitalen Kanälen, ja. Kanülen. Ich weiß nicht, ich fahre nicht mehr mit dem Pferdewagen. Aber du fährst mit dem Auto. Ja, aber nicht gern. Ja, aber UKW ist krisensicher, ne? Warum ist UKW krisensicher? Ja, wenn kein Strom da ist, sind immer noch Radiowellen da. Warum? Nein, Radiowellen sind auch nur mit Strom da, erstens. Die kommen ja von woanders. Ja, aber dann kann ich ja trotzdem nichts hören.